Hier ist das Ulmer Nebelhorn, dem Podcast der Piraten aus dem Alb-Donau-Kreis. Mein Name ist Matthias Toberer. Heute ist der 25. Oktober 13 und es ist, wie es sich für Ulm gehört, ein herrlicher Nebeltag. Dies ist die Nullnummer, eine Voraufnahme, einfach um den Cast mal vorzustellen und um was es hier im Allgemeinen gehen wird. Warum ein Podcast aus dem Alb-Donau-Kreis der Piraten? Warum machen wir das? Zuerst einmal wegen der Öffentlichkeitsarbeit. Also wer nicht selber Pirat ist, hat dann doch schon mal von der Piratenpartei gehört. Und wenn, dann machen die doch irgendwas mit dem Internet. Aber dass das mit dem Internet nur ein sehr, sehr kleiner Teil ist, das scheint noch nicht so richtig nach draußen gedrungen zu sein. Und genau hier will das Ulmer Nebelhorn ansetzen. Also quasi einen weiteren Kanal nach außen zu schaffen, um Dinge zu erklären, um über Dinge zu reden und zu zeigen, dass wir nicht nur Internet können, sondern sehr aktiv im Bund, Land, Kreis und Kommunen sind. Also Hauptaugenmerk ist und bleibt natürlich der Alb-Donau-Kreis, aber wir schauen auch mal über den Tellerrand, denn darum auch das Ulmer Nebelhorn. Also ob es Themen der Piraten sind oder nicht, spielt dabei keine große Rolle. Denn irgendwie ist doch alles, was so um uns herum passiert, wert darüber zu reden. Weiter plaudern wir über den Kreisverband selbst und informieren euch über den inneren Kreis, den wir mit diesem Cast transparenter gestalten möchten. Und versuchen durch Fragen und Antworten das ein oder andere Thema zu durchleuchten. Denn nicht alles in der Politik macht für den Außenstehenden auf den ersten Anschein Sinn. Doch beim näheren Betrachten kommt oft der Aha-Effekt. Wir vom Ulmer Nebelhorn hoffen, mit diesem Cast euch eine informative Quelle bieten zu können. Zum Schluss der Nullnummer noch ein Aufruf in eigener Sache. Wenn du ein Thema, Projekt hast oder Mitglied eines Vereins oder Organisation etc. bist und du möchtest dein Ding hier vorstellen und darüber reden, dann bist du willkommen. Schreib uns eine Mail, twittere oder ruf uns an. So, das war's erstmal von hier. Ich hoffe, wir hören uns.